Harry Irene. Ein Song über ein Paar, das draußen im Grünen einen Imbiss samt Kneipe betreibt. Aber die Idylle hält nicht, auch wenn nicht ganz klar wird, was da schief läuft. Am Ende singt Captain Beefheart die Zeilen: Was bedeutet das alles? Ich denke mal, armer Harry. What's the meaning of this? Poor Harry, I guess. Der nächste Song beginnt mit den Zeilen: Der schlaffe Stiefel stampfte auf den Boden, der Farmer schrie und blies den Himmel von den Bergen. Augenhöhlen blickten herab auf Brustbeinweiden, und die Sonne fiel herab und der Mond rannte davon, seine Hacken und Ellbogen bleich wie Kreide, und alle Kometen stießen zusammen und zerfielen zu Staub, aus Angst, ertappt worden zu sein, und der Himmel wurde mitten in der Nacht ganz weiß, und der große schlaffe Stiefel stampfte auf den Boden, und die rote Violine griff zum Bogen, um den Hoodoo-Hoedown zu spielen. The floppy boots stomp down through the ground. The farmer screams and blew the sky off the mountains. High sockets look down on the chestbone meadows. And the sun dropped down in the moon rattles. His heels and elbows clear as chalk. And all the comets collided and blew the dust. Oof. Feel the peace. The big floppy boots stomped down to the ground. And the red violin took the bow for the do the hoodoo hoedown. And the red violin took the bow for the do the hoodoo hoedown. And the farmer jumped into a circle and flung his chalk right down. Yes, you know, the devil's so sure he broke off his horn and fiddled him down the road to the fog. And the farmer's floppy boot stormed down. Redtail screaming and hollering, kicking the fire, leaping lit. Redtail screaming and hollering, kicking the fire, leaping lit. And when the boot came up, the fire went out. And hell was just an ice cube. Melted off the ground. The boat caught down with a little hoodoo hoedown. And the boat caught down with a little hoodoo the devil hoedown. And the boat caught down with a little hoodoo the devil hoedown. Through the fog, huddled in the hollows, staring at the crossroads. Was that burned up, bandaged, broken bone? The fell into the wrong circle. He had a soul ripped to him. That once we lived, now was pale. He pulled five thumb. He was summoned up from hell. Booted down the spell. By a square dancing farmer. By a square dancing farmer. That old bum was sticking out his thumb when the farmer drew him and said, listen, son. And the horse compared his hooves. If you fall into my circle again, I'll tan your red hide and dance you on your tail and pitch you from now to now. Pitch you from now to now. And the fire leaped to lit. And the hot leg kicked. And the fire leaped to lit. And the hot leg kicked. And the fire just leaped to lit. And the hot leg kicked. And the fire leaped to lit. And the hot leg kicked. And the fire leaped to lit. And the hot leg kicked. And the fire leaped to lit. Floppy boots stomp down to the ground. Floppy boots stomp down to the ground. Floppy boots stomp down to the ground. Floppy boots stomp down into the ground. Floppy boots stomp down into the ground. Aufnahmen aus der letzten Phase von Captain Beefheart's musikalischen Aktivitäten. Die Originalversion von Floppy Bootstomp aus dem Jahr 1976 und eine Live-Version von Suction Prince, vermutlich Ende der 70er Jahre in den USA aufgenommen. Die drei letzten Platten von Captain Beefheart und Co. erschienen in den Jahren 1978, 80 und 82. Shiny Beast, Bad Chain Puller, Dog at Radar Station und als Schlusswort Ice Cream for Crow. Danach zog sich Captain Beefheart aus der Musikszene zurück. Fortan hat er mit seinen Gemälden endlich nicht nur Anerkennung, sondern auch finanziellen Erfolg. Die Musik, die er sich in den letzten Jahren der Magic Band einfallen ließ, wurde wie früher in Skizzenform auf Kassetten festgehalten und den Mitspielern zum Einüben gegeben. Wie früher spielte Don van Vliet alias Captain Beefheart Klavier oder er pfiff seine Melodien einfach. James Chatchett. As close as I can get it. Grundidee und Ausführung eines Songs, Making Love to a Vampire with a Monkey on My Knee. Der Song erschien 1980 auf der Platte Dog at Radar Station. Das war gerade eine Live-Version aus demselben Jahr. Ende der 70er Jahre entdeckte Captain Beefheart die Reize eines damals hoffnungslos unmodern gewordenen Instrumentes. Normalerweise spielte es der damalige Magic Band Keyboarder Eric Drew Feldman, aber bei Live-Auftritten griff der Captain selber schon mal in die Tasten. Funny, but I don't. I'm the Grand Wazoo, keeper of the mystic scroll, and roll of parchment from the lodge. And I'm a veteran. Every day on coffee break at the hardware store, I tell Fred. to expect because we play pranks during the initiation. I'm the Grand Wazoo. I'm the Grand Wazoo. Knapp zwei Stunden mit Musik von Captain Beefheart und seinen Magic Bands gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Synklaviermusik und ein Text von Frank Zappa, rezitiert von Captain Beefheart. The Grand Wazoo heißt das Stück. Auch die Nummer davor entstand in Zusammenarbeit mit Frank Zappa. Eine Session von Beefheart, zwei Magic Band Mitgliedern, John French am Schlagzeug und Elliot Ingber an der Gitarre, und eben Frank Zappa, aufgenommen anno 1969. Beide Nummern mit Zappa sind auf dem Album The Lost Episodes zu finden, von Frank Zappa natürlich. Captain Beefheart hat leider seit 17 Jahren keine Musik mehr veröffentlicht, malen tut er seitdem aber umso erfolgreicher. Ende letzten Jahres gab es gerade eine Ausstellung seiner Werke in New York. Interviews gibt Don van Vliet leider nicht mehr, er ist seit einigen Jahren ernsthaft erkrankt. Eines seiner Bilder aus dem Jahr 1995 trägt den Titel »Are you listening for another kind of silence?« »Hörst du dich nach einer anderen Art Stille um?« Am treffendsten hat der Drummer der späten Magic Bands Robert Williams die ganz besondere Beefheart-Magie beschrieben. Seine Art zu komponieren und malen haben etwas gemeinsam, sagte er. Es geht darum, etwas Unbestimmtes zu schaffen, etwas, was nicht greifbar ist, wie ein verschwommenes Bild. Es kann durch die Komplexität verschwommen wirken, wie wenn man Farben mischt, oder durch Dinge, die nicht zusammenpassen und Spannung hervorrufen. Eine Mischung, die etwas sehr Schönes schafft. Es berührt einen abstrakten Ort, ist nicht intellektuell. Es ist auf eine spirituelle und intuitive Art angenehm. Sein Talent ist, dass seine Sachen das Nervensystem auf einer Ebene berühren, über die man nicht richtig reden kann. Das macht er in beiden Medien. Er schafft Strukturen, die einfach unbeschreiblich sind. Sie jucken dich an Stellen, an denen du dich nicht kratzen kannst. Das war, wie gesagt, eine Sendung zu Captain Beefheart. Und hier ist er noch einmal mit der Magic Band Big Eyed Beans from Venus. Distant cousins, there's a limited supply. And we're down to the dozens. And this is why. Big Eyed Beans from Venus. Oh my, oh my. Boys and girls, Earth people around the circle, mixtures of man alike. Big-eyed beans from Venus, don't let anything get in between us. Beam in on me, baby, and we'll beam together. I know we always been together, but there's more. Mr. Zoothorn Rollo, hit that long lunar note and let it float. Men, let your wallets flop out. and women, open your purses. 'Cause a man or a woman without a big eyed being from Venus is suffering with a waste desiccation. Yeah, you're suffering with a waste desiccation. Deutschlandfunk.